1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, 1 Uhr nachts und wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio Freithemennacht heute. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über welches Thema, die Telefonnummer, unter der ihr uns erreichen könnt, sofort kostenfrei 0800 220 5050 oder domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte vergesst nicht, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. So. Mein erster Anrufer heißt Rolf und Rolf ist 78. Guten Morgen, Rolf. Ein schönen guten Morgen, Domian. Ja, Rolf, schön, endlich, dass du da bist. Hat mal geklappt. Ich guck deine Sendung schon, solange es geht. Das freut mich sehr. Und du bist ein Duftenkumpel schon vorneweg. Dankeschön, vielen Dank. Ich habe ein Problem. Ja. Ich hab mehrere Probleme. Meine Frau ist vorletztes Jahr gestorben im Januar. Mhm. Die hatte Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ja. Lungenembolie, Herzinfarkt und Blutvergiftung. Also sehr schwer erkrankt und ja. Rundherum war alles sehr schlimm und traurig. Und meine Brutsche habe ich 7 Jahre gepflegt, Tag und Nacht. Mhm. Die habe ich gewaschen. Ich habe da Spritzen gegeben, ich habe sie massiert. Mhm. Und dann bin ich selbst krank geworden. Ich habe 9 Monate in Frankfurt im Markus-Krankenhaus gelegen. Ich hatte 3 Herzinfarkte überlebt, 2 Lungenembolien. Ein Magendurchbruch, eine Gallen-Darm-Operation, eine Hüftgelenk-Operation, 5 Hautverpflanzungen, eine 2-Augen-Operation und habe nur eine Viertelniere, muss 3-mal zur Dialyse. Was weißt du nun? Wie? Ist das alles passiert, nachdem deine Frau gestorben ist? Nee, das ist vorher, ein Jahr vorher. Ach, ein Jahr vorher. Ja. Wie lange warst du mit deiner Frau verheiratet? 54 Jahre. 54 Jahre. Ja. Und die goldene Hochzeit, die haben wir im Markus-Krankenhaus gefeiert. Ja. In Frankfurt. Also auf dem Frankfurter Flughafen darf ich mich nicht sehen lassen, da gehen alle Alarmglocken an. Warum? Ich bin runterneuert. Ach so. Ja. Ja. Was ist jetzt der konkrete Anlass deines Anrufes? Ja. Ich wollte das mal so. Und vor allen Dingen, wie meine Mutter gestorben ist, war ich an dem Tag zur Dialyse noch. Und 2 Tage vorher war ich im Krankenhaus bei ihr. Da hat sie zu mir noch gesagt, Rolf, such dir noch, verblöde heimlich, gell? Und sei lustig, sei fröhlich, dein Name ist selig. Ich habe es gar nicht verstanden. Hat sie gesagt, such dir noch jemanden? Such dir noch jemanden, ich soll daheim nicht versauern, soll nicht so verblöden. Wir sind lustig, wir sind fröhlich, dein Name ist selig. Das ist natürlich eine große Aussage, wenn deine Frau nach so vielen Ehejahren noch sucht dir eine andere Frau. Das meinte sie ja damit. Ja, ne? Ja. Wir waren 54 Jahre also das kannst du dir nicht vorstellen. Mhm. Ein richtiger Humorpolzen. Wäre das denn für dich noch denkbar, nochmal dich zu verlieben? Warum nicht? Ja. Ja, ich muss 3-mal zur Dialyse die Woche. Mhm. Aber dann kommt der Pflegedienst zu mir zu Hause. Aber es ist natürlich sehr schwierig, da jemanden zu finden, ne? Ja, das ist wahr. Ich kann mir selbst helfen, ich koche gerne. Ich mache die schönsten Gerichte, ich backe gerne Kuchen. Das heißt, du lebst... Dann bin ich ein Opernfreund. Ich habe ungefähr 3000 Schallplatten, kannst du das vorstellen? Ah, und das ist natürlich ein schönes Hobby. Von der Symphonien angefangen, über Oper, Operette, ja. Musical, also quer durch die Musikwelt. Du lebst... Ich mal in 54, also ich sammle schon Schallplatten seit meinem 14. Lebensjahr. Ja. Wer ist denn dein Lieblingskomponist? Ach, gibt's keinen. Mozart. Mozart, Verdi, ja. Beethoven, also all quer durch. Gell? Du lebst alleine und kriegst aber Unterstützung durch einen Pflegedienst. Ja, die kommen morgens und kommen abends. Ja. Ich kann nicht mehr so laufen, weißt du? Ja. Das heißt, du bist so alleine gar nicht unterwegs draußen mehr. Das geht nicht. Nee. Das geht nicht. Ich habe einen Rollator und habe einen Rollstuhl. Ach so, dann ist das natürlich nicht. Oder kommt der Pflegedienst, der helfe mir, gell? Jetzt bin ich noch lustig und alles. Ja, jetzt ist deine Frau über ein Jahr tot. Ja, ja, ja. Wie hast du denn nach so langer Ehe und so glücklicher Ehe, das habe ich gerade rausgehört, wie hast du denn das jetzt verwunden, diesen Verlust? Sehr schwer. Das erste halbe Jahr war ganz schlimm. Mhm. Und der Pflegedienst, die Leute, die zu mir kommen, das sind alles nette Damen, also wirklich. Aber sind alle verheiratet. Da ist nichts mehr zu machen. Die sind wahrscheinlich auch ein, zwei Jahre jünger als du, ne? Ah ja, freilich. Vermute ich mal. Ja. Aber ich lasse mich, ich auch bei der Dialyse, die Doktors und so, die staunen immer über mich. Oder? Weil du noch so ein vitaler Kerl bist. Ja. Manche, die lassen echte Flitsch hängen, verstehst du? Ja. Die, also wenn ich das manchmal sehe, da kriege ich die Krieg, in Frankfurt sagt man die Kriegrappel. Jetzt will ich dich was fragen. Du hast uns gerade aufgelistet, wie schwer krank du selbst schon warst und was du alles hinter dir hast und hinter dich gebracht hast. Ja. Woher nimmst du so die Kraft und den Elan so positiv? Ja, das ist mein Hobby, meine Musik. Daraus ziehst du die Freude. Ja. Hast du Kinder? Nee, ich habe keine Kinder. Gibt es denn noch Verwandte, nahe Menschen um dich herum? Ja, von meiner Vater Schwager. Ja. Da ruft mich erstmal. Dann habe ich schon eine Schwester, die wohnt oben bei Göttingen. Ja. Und mein Bruder wohnt in Offenbach. Kennen Sie Offenbach? Ja, kenne ich. Frankfurt-Offenbach. Natürlich. Frankfurt-Offenbach, ja. Also, da gibt's schon Leute um dich herum, die sich ein bisschen um dich kümmern. Was wäre jetzt so für die nächste Zeit dein Wunsch? Ach, na ja. Mein Wunsch, wie soll ich so. Soweit bin ich glücklich und erhoben, ich bin zufrieden. Mhm. Ich habe mein Auskommen. Ja. Ich habe eine schöne Wohnung. Und wahrscheinlich. Bin schön ausgerichtet. Das ist. Ich habe hier so ein kleines Tonstudio. Ach, aber ich merke schon, das ist so richtig eine Leidenschaft, ne? Weißt du was, ich habe das alles auf Video aufgenommen, auf DVD. Ich schicke dir mal so eine DVD. Gerne. Meinen ganzen Krempel. Da kannst du mal. Meine ganzen DVDs, meine Videos, meine ganze Platte, habe ich alles auf Video aufgenommen. Das finde ich ja toll. Ja, schick mir das mal, das würde mich interessieren. Schick dir mal, ehrlich du. Also ich will. Und dann meine Krankheit, das ist alles nachweisbar. Das ist nicht gelogen. Nee, davon gehe ich auch aus. Ich will jetzt hier nicht da hier die dicke Mulle da machen. Oder? Ja. Rolf, ich wünsche dir, dass du noch so einigermaßen fit bleibst, noch eine schöne lange Zeit. Und du hast mir schon mal Kerze geschickt. Siehst du? Ich hatte schon mal einen Brief geschrieben. Das freut mich, dass das angekommen ist. Gerne. Und behalt deinen Lebensmut und deine Lebensfreude. Das ist ganz toll. Und sei froh. Vielleicht finde ich noch eine lustige Frage. Wer weiß. Wer weiß, wer da so reinschneit bei dir in die Wohnung. Ja. Lieber Rolf, alles Gute wünsche ich dir und alles Liebe von Herzen. Und mach weiter so, Domian. Sehr gerne. Ja, auf Wiederhören. Und ich muss dich bewundern, wie du einfühlsam bist, weißt du? Dankeschön, sehr nett. Und da hast du immer super Hemd an. Heute hast du wieder das Gestreifte an. Ja. Also, Domian. Lieber Rolf. Mach's gut. Alles Gute, tschüss. Tschüss, mein Lieber. Jo. So, ihr Lieben. Sven ist hier, Sven ist 33. Guten Morgen, Sven. Guten Morgen, Domian. Hallo, Sven. Um was geht's? Ja, um meine Jugendliebe. Was ist da los? Wir haben uns vor 3 Jahren wieder getroffen. Ja. Durch einen dummen Zufall. Und wie der Zufall es so will, es hat wieder gefunkt zwischen uns und wir werden dieses Jahr heiraten. Ach. Was heißt denn Jugendliebe? Wie alt wart ihr und wie lange hat es damals gedauert, angehalten? Ich sag mal so, sie war damals 17, ich 19. Ja. Ja. Und wie lange wart ihr zusammen? Ja, sie hat damals versucht, mich anzubaggern. Ich war aber so blöd und hab's nicht kapiert. Ja. Wir waren 2 Wochen zusammen. Mhm. Waren uns dann einig, dass es dann doch nicht so das Wahre ist. Ja. Damals haben wir festgestellt und wir haben uns zwar dann immer wieder in der Stadt mal gesehen und sind auch mal zusammen Kaffee getrunken, hat sich aber nie wieder was draus so entwickelt. Kann man ja eigentlich gar nicht sagen, dass das eine Jugendliebe war. Das hat ja gar nicht stattgefunden damals. Jein. Ich sag's mal so. Ja, 2 Wochen ist nicht lang. Nein, das ist wirklich nicht lang. Ja. Und du warst ja, wie ich es gerade verstanden habe, auch gar nicht wirklich richtig verliebt in die Frau damals gewesen. Nee. Nee, es war... Manche Dinge brauchen halt Zeit. Bitte? Ich sag, manche Dinge brauchen halt Zeit, wenn man sie sieht oder kapiert. Ja, da muss man sagen, ich war damals ziemlich naiv. Ich wollte eigentlich immer so Modepöppchen haben. Mhm. Ja, und die Jahre hat mir dann so die Augen geöffnet. Kehr, was willst du eigentlich mit einer Modepuppe, die so jeder hinterher rennt? So, jetzt hast du sie wieder getroffen vor 3 Jahren, sagst du. Vor 3 Jahren habe ich sie wieder getroffen, genau. Und jetzt wird's ganz, ganz eng mit euch beiden. Ja, wir werden jetzt gemeinsam eine Wohnung beziehen. Ja. Im Juli. Mhm. Nach unserer Hochzeit. Mhm. Ich werde die Wohnung vorab nehmen. Was? Du wirst die Wohnung vorher abnehmen? Ich werde die Wohnung vorher nehmen. Achso, du wirst die vorher nehmen. ich werde die vorher nehmen, weil das aus finanziellen Gründen einfach im Moment besser ist. Ja. Und nach der Hochzeit, wenn wir verheiratet sind, kommt sie automatisch rüber. Wir haben jetzt momentan noch getrennte Wohnungen. Ja, als ihr euch vor drei Jahren wieder getroffen habt, warst du solo? War sie solo? Ja, sie hatte sich von ihrem damaligen Mann getrennt. Mhm. Da hat es Derbe-Theater gegeben, was ich jetzt im Nachhinein herausgehört habe. Ich war zu der Zeit auch Single. Und ich hatte eigentlich eine Bekannte angerufen, ob sie eine Tasse Kaffee über hätte, mal ein bisschen klönen. Mhm. Und hat sie gesagt, ja, komm mal vorbei. Und ja, als sie in der Tür stand, saß sie schon gemütlich auf dem Sofa. Ach so. Diese Bekannte, mit der du klönen wolltest, die kannte wiederum sie. Ja, genau. Ah, und das war dann Zufall, dass sie da war? Ja, das war der pure Zufall. Und da habt ihr euch gesehen? Da hast du sie sofort erkannt? Ja. Und was war das so für ein Gefühl im ersten Moment? Im ersten Moment war es ein leichter Schock, weil auf einmal ihre Tochter damit rumturnte. Ach so, sie hat schon eine Tochter? Ja, sie hat zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Aber warum Schock? Das konnte dir in dem Moment halt noch egal sein. Richtig, aber ich sag mal so, wenn man sie kennt, oder ich habe sie ja damals schon gekannt, wir haben uns in der Stadt öfters mal gesehen, mhm. Es war nie die Rede davon, dass sie ein Kind hatte. Mhm. Oder Kinder vielmehr. Mhm. Und du hast dich gewundert. Ja, dann hat sie gesehen, auf einmal kommt die kurz um die Ecke und sagt, Mama. Ja, ja. So, dann ist man doch im ersten Moment so, ups, irgendwas verpasst. So, das heißt, du hast jetzt zwei Kinder quasi auch bekommen. Ja, das auch. Wie alt sind die Kinder jetzt heute? Also der Kurze ist 8, der lebt beim Papa. Mhm. Und die Kurze ist wird jetzt 6 im August, weil die lebt bei Mama wegen, die ist schwer krank. Was hat sie? Ahorn-Sirup-Krankheit nennt sich das. Was heißt das? Was ist das? Das ist ein technischer Gendefekt im Körper, mhm. Und sie kann einen bestimmten Bestandteil vom Eiweiß nicht abbauen. Ist das kompliziert für den Alltag? Ja. Sie muss spezielle Lebensmittel haben. Mhm. Sie darf kein normales Brot zu sich nehmen, keine normalen Nudeln. Mhm. Es muss alles eiweißarm sein. Es muss alles auf den Gramm genau ausgerechnet werden, wie viel Eiweiß sie hat pro Lebensmittel. Und ich glaube gar nicht, wo überall Eiweiß drin ist. Was passiert, wenn man da nicht richtig aufpasst? Im schlimmsten Fall stirbt sie. Oh. Das heißt, das ist jetzt eine neue Liebe, aber auch verbunden mit neuer Verantwortung für dich. Ja. Wie ist das denn für dich, dass du jetzt dann auch quasi ein Kind mit in die Familie kommt? Eins, der Junge sicher ab und zu auch mal zu Besuch. Und dieses genau. Kind, was in der Familie ist, auch noch eine recht schwere Erkrankung hat, wo man auch nicht so ganz normal halt leben kann, sondern man muss schon ein Auge drauf haben. Wie ist das für dich? Es war die ersten Wochen, muss ich ganz ehrlich sagen, ein saukomisches Gefühl. Und jetzt? Was kann man dem Kind jetzt geben? Ja. Darf ich ihr Gummibärchen geben? Darf ich ihr ein Lolli geben? Ja, das meinte ich jetzt gar nicht so. Ich meine so, wie du dich fühlst als Papa, in Anführungszeichen, und in der erschwerten Situation, dass das Kind auch noch krank ist. Wie fühlst du dich dabei? Also ich fühle mich gut dabei. Hast weil, du... Das sind, ich sag mal so, ich komme mit der Kurzen klar. Mhm. Ich kann ihr die Lebensmittel zubereiten. Ich weiß, wo alles hängt. Wir haben Tabellen. Ja. Meine Lebensgefährtin oder meine zukünftige Frau hat mir das einfach gemacht. Ja. Sie hat mir eine Tabelle erstellt, wie viel Gramm von jedem Lebensmittel hat dementsprechend Eiweiß. Also. Das heißt, ich brauche es nur abwiegen, im Dreisatz ausrechnen, dann habe ich's. Hast du das Gefühl, dass du dieses Kind schon fast so akzeptiert hast, als wäre es dein eigenes Kind? Ja, definitiv. Definitiv, da gibt's gar nichts zu reden. Nein. Das ist ja gut. Also meine Lebensgefährtin und meine zukünftige Frau, also wir sind beide der Meinung, vom Sozialverhalten her akzeptiert mich die Tochter als Vater, was biologisch ja nicht der Sinn die Sache ist. Was sagt sie denn zu dir? Wie spricht sie dich an? Sie spricht mich mit meinem Vornamen an. Ah ja. Und sie weiß auch, dass du nicht der wirkliche Papa bist. Sie weiß das. Sie fährt alle 14 Tage nach ihrem Papa zum Besuchen übers Wochenende. Ja. Und darauf das Wochenende kommt dann halt eben der Sohn rüber. Aber zu Hause bist du dann der Papa halt. Ja, aber sie spricht mich nie mit Papa an. Und ja. Das werde ich auch nie verlangen. Nein, natürlich nicht. Das kann ich gut Nein. verstehen. Sie kennt ihren Papa und Das ist auch ganz gut so. Natürlich. Wie sind die Planungen? Würdest du gerne auch eigene Kinder noch haben mit deiner zukünftigen Frau? Das ist nicht mehr machbar. Das ist nicht mehr machbar? Nein. Weil? Meine Lebensgefährtin hat sich nach der Geburt ihrer Tochter sterilisieren lassen. Warum hat sie das getan? Sie hat erfahren, schon im während der Schwangerschaft, dass das Kind behindert zur Welt kommen wird. Mhm. Also mit diesem Gendefekt? Genau. Mhm. Und da hat sie gesagt, nein, ich ziehe einen Schlussstrich, zwei reichen mir und hat den Schritt gemacht. Achso, weil vielleicht die Gefahr bestehen würde, auch dass ein drittes Kind ebenfalls dann in irgendeiner Weise geschädigt wäre. Ja, ist weil der dumme Zufall ist, ihr Ex-Mann und sie haben beide die Veranlagung dafür, sind Träger. Ah ja. Aber bei deiner Frau wird es nicht ausbrechen mehr? Nein, nein. Sie ist nur Träger. Mhm. Wie ist das für dich? Kannst du dich damit auch arrangieren, dass du dann keine eigenen Kinder haben wirst, voraussichtlich? Ja. Das ist kein Problem? Das ist für mich kein Problem. Ja. Ich habe mir damals geschworen, wenn du 30 bist und noch kein Kind hast, ist der Zug für dich abgefahren. Naja, so steigen muss man es ja auch nicht sehen. Aber das ist mein eigener Grundsatz, weil dafür genieße ich dann lieber mein Leben. Natürlich. Also, Sven, finde ich eine schöne Geschichte, auch eine tolle Geschichte irgendwie, dass sich das Leben dann irgendwie dann wieder, dass sich das Leben so entwickelt hat, dass ihr beiden zueinander gekommen seid und da ist jetzt eine Familie entstanden und alle fühlen sich wohl. Ist doch wunderbar. Ich gratuliere. Ich danke. Und alles Gute für dich und deine neue zukünftige Familie. Danke. Domian, darf ich noch eben zwei Kollegen grüßen? Weil du es bist, ausnahmsweise jetzt, ja. Okay. Ahmed und Dieter, ich warte auf euch. Gleich gibt's Kaffee. So. Wie? Gleich gibt's Kaffee? Wo? Ja, gleich gibt's Kaffee. Wir fahren im Pendelverkehr. Im Pendelverkehr? Wo pendelt ihr denn? Also wir pendeln zwischen zwei Orten hin und her. Wir fahren nachts und tagsüber Zement in Silos hin und her. Ah, ich verstehe. Und deswegen, wir haben 12-Stunden-Schichten. Also die Jungs können sich jetzt auf Kaffee freuen. Ja, wenn sie gleich schnell genug sind und bei Dückauf wieder sind, ja. Sehr gut. Dann schönen Gruß überhaupt an alle Lkw-Fahrer, die jetzt zurzeit unterwegs sind auf den Straßen. Und dir nochmal alles Gute, Sven. Danke, Domian. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, morgen ist Themennacht und morgen heißt unser Thema Schockerlebnisse bei der Arbeit. Ich möchte gerne mit euch sprechen oder mit Leuten sprechen, die schon mal einen schweren Arbeitsunfall hatten oder die während der Ausübung ihres Jobs etwas Dramatisches erlebt haben oder gerne auch mit Leuten, denen während der Arbeitszeit eine ungewöhnliche, eine dramatische oder vielleicht auch eine sehr schlimme Nachricht übermittelt wurde. Das ist unser Thema morgen, Schockerlebnisse bei der Arbeit. Und wenn ihr euch anmelden wollt, ihr kennt das ja, domian@wdr.de. Bitte nicht zu lang die Mail schreiben, ein paar Stichworte zu eurer Geschichte plus eure Telefonnummer. Und ihr könnt gerne ab 0 Uhr morgen anrufen, so wie das immer ist, sind die Leitungen ab 0 Uhr geschaltet. Schockerlebnisse bei der Arbeit. Unser Thema morgen, heute weiter mit der freien Themennacht und ich freue mich, begrüßen zu können die Andrea und die Andrea ist 45. Hallo Andrea. Hallo. Hallo Andrea, um was geht's denn bei dir? Es geht darum, dass ich vor knapp 2 Jahren mein Bruder das Leben genommen hat. Ich war schwer krank psychisch und ich mit dem Ganzen einfach nicht fertig werde. Mhm. Wie alt ist denn dein Bruder geworden? Nur 42 geworden. Hm. Mein Zwilling. Du hattest eine enge Verbindung zu deinem Bruder. Ja. Ist er dein einziges Geschwister? Ich habe noch einen Adoptivbruder und der will von mir nichts mehr wissen. Will von dir nichts mehr wissen? Nein. Warum? Das ist eine längere Geschichte. Das hat aber nichts mit der Selbsttötung. Hat nichts mit mir zu tun, auch nichts mit meinem Bruder, also, sondern eher mit meinen Eltern. Ja. Und ja. Mhm. Wie hat sich dein Bruder denn vor 2 Jahren das Leben genommen? Fällt es dir schwer, das zu erzählen? Er hat sich erschossen. Erschossen. Hm. Weißt du, wie er an die Waffe gekommen ist? musste damals in seine Wohnung, da bin ich vom Ortsgericht bestellt worden. Ja. Obwohl ich schon so oft drinne war. Und dann habe ich im Gefrierschrank habe ich die Schachtel gefunden mit der Waffe, da war noch ein D-Mark-Zeichen drauf. Mhm. Und dann habe ich noch Karteikarten gefunden, wo er schon vor 10 Jahren drauf geschrieben hat, wie er sich das Leben nehmen will. Und du hast wusste von seiner Krankheit überhaupt nicht. Du hast diese Waffe gefunden, nachdem er schon verstorben war. Nur die Schachtel. Ja, die Schachtel gefunden, das meinte ich jetzt, nachdem er schon verstorben war. Ja. Mhm. Und ich frage mich immer wieder, hätte ich mehr machen müssen. Ich habe mich so um ihn gekümmert. Du wusstest nichts von der Krankheit, sagst du? Bis vor einem halben Jahr vor seinem Tod nicht. Er hatte immer komische Touren drauf gehabt, wo ich gedacht habe, irgendwas stimmt da nicht. Und was hat er drauf gehabt? Touren irgendwie. Das war so Verhaltensweisen so. Verhaltensweisen. Mhm. Scheibe eingeschlagen und das Handgelenk aufgeschnitten, bis auf die Beuge sehen, wo er operiert werden musste. Und Hatte dein Bruder auch Familie? Oder nein. Eine Freundin, Frau? Nein. Hat er alleine gelebt? Ja. Hat er noch bis zum Schluss gearbeitet? Das konnte er nicht mehr. Ja. Wie oft hast du ihn denn damals so gesehen? Was war so üblich? Also er war so üblicherweise immer am Wochenende da zum Essen. Bei dir? Ja. Bei dir oder bei euch bist du in einer Beziehung? Also, nee, ich habe neben meinen Eltern gewohnt. Mhm. Und er war da immer willkommen zum Essen und das hat auch gerne in Anspruch genommen. Es hat ihm immer so gut geschmeckt. Ja. Und aber es sind dir schon, wie du es gerade erzählt hast, so einige Sachen aufgefallen, die merkwürdig waren, sagen wir es mal so. Und dass er, was hast du denn geglaubt, warum er nicht mehr arbeiten konnte? Ich habe gedacht, dass das an seiner Hand liegt, weil er nicht mehr, er hat Kfz-Mechaniker damals gelernt und war auch sehr gut in seinem Job. Mhm. Und durch die Hand, also durch die Beugesehnen, die alle durchgetrennt waren, konnte er die Hand nicht mehr richtig bewegen und deswegen keinen Job mehr gekriegt. Hast du gedacht, das liegt an der Hand und bist gar nicht auf die Idee gekommen, dass das vielleicht seelische Ursachen hat, das Ganze? Da bin ich nie drauf gekommen. Ich habe damals gedacht, er wollte sich das Leben nehmen und ja. Hast du ihn gefragt damals? Natürlich habe ich ihn gefragt, aber der hat immer nur gelacht und er ist immer ausgewichen und das haben mir erst die Ärzte gesagt, dass er damals gemeint hatte, ihm wäre was implantiert worden von irgendjemanden und er wollte das rausschneiden. Er hatte paranoide Schizophrenie. War er denn, ohne dass ihr das wusstet, ihr die Familie, war er denn damals schon in psychiatrischer Behandlung? Nein. Nein. Und wie hat man das jetzt im Nachhinein diagnostiziert? Das war nach dem Tod meiner Mutter, ist er total ausgerastet, habe ich gedacht. Mhm. Aber da ist seine Krankheit so richtig zum Ausbruch erst gekommen und ist halbnackt auf der Straße aufgefunden worden und von einem Taxifahrer, der hat ihn zur Polizei gebracht und von da aus ist er dann in die Psychiatrie gekommen. Aber dann wusstest du doch spätestens seitdem. Seitdem habe ich das gewusst, ja. Ja. Und wie lange hat es dann noch gedauert bis zu seiner Selbsttötung? Halbes Jahr. Halbes Jahr. Sie hätten den niemals da rauslassen dürfen. Mhm. Also das letzte halbe Jahr war dir klar, der Mann ist schwer krank. Ja. Seelisch sehr schwer krank. Hat er dir oder hat er euch eine Nachricht hinterlassen? Nichts. Gar nichts. War er, nachdem er sich erschossen hat, sofort tot? Ich hoffe. Wer hat ihn denn gefunden? Das ist ja das Komische. Er hat 20 Kilometer entfernt von mir gewohnt. Und hier im Ort ist ein Grillplatz, wo wir als Kinder immer gespielt haben und gegrillt haben und Musik gemacht haben mit unseren Freunden. Mhm. Und da ist er extra hingefahren. Und da ist er von einem Reiter gefunden worden. Und ich habe ihn gesucht. Ich habe gesucht und gesucht im Krankenhaus und bei Freunden und beim Vermieter. Und dann irgendwann habe ich bei der Polizei eine Vermisstenanzeige aufgegeben und da habe ich erst erfahren, was passiert ist. So. Als der Reiter ihn gefunden hat, war er da schon verstorben? Ja. Ja. Hat er sich ins Gesicht geschossen? Ja, ich durfte nicht mehr sehen. Du hast ein halbes Jahr vorher gewusst, was los ist. Und da war er ja auch schon in psychiatrischer Behandlung. Ich habe mich so um ihn gekümmert. Und da hat mein Vater angefleht, dass er hier einziehen darf. Bei dir einziehen? Bei ihm, bei meinem Vater. Und ein halbes Jahr später ist mein Vater verstorben vor lauter Kummer. Und du machst dir große Vorwürfe. Ja. Wobei, so wie du das ja gerade geschildert hast, du, bevor das passiert war mit der Klinik, ihr das ja gar nicht wissen konntet und ihr da ja im Dunkeln getappt habt und er auch nichts gesagt hat. Richtig. Und nachdem er dann in der Klinik war, wie lange war er da eigentlich in der Klinik? Ungefähr 3 Monate. Dann hat er irgendwelche Tabletten bekommen. Und weißt du, da könnte man eher, wie du es gerade auch schon gesagt hast, könnte man eher den Vorwurf machen, warum hat man ihn aus der Klinik entlassen? Das ist ja das Schlimme. Ich glaube, selbst wenn, du hast dich ja dann auch um ihn gekümmert, nachdem er aus der Klinik rauskam. Ja. Und du hast alles Menschenmögliche gemacht. Ich habe eine Betreuerin gehabt. Ich habe 1000 Mal versucht, die zu erreichen. Die war nie erreichbar. Wie oft? Ich habe mich um seinen Papierkram gekümmert und alles. Und als er da aus der Klinik entlassen wurde, dann ist er in seine Wohnung wieder gegangen. Ja. Und wie oft habt ihr euch da gesehen? Fast täglich. Fast täglich. Aber weißt du, Andrea, das ist doch ganz wichtig, jetzt auch für mich zu erfahren. Du hast dich vorher schon herzlich um ihn gekümmert und dann habt ihr euch fast täglich gesehen und du hast dich um ihn bemüht und hast Sachen geregelt. Was hättest du noch tun können? Ich weiß es doch nicht. Es war zu wenig. Ich glaube, das denkt man immer, wenn man einen so schweren Verlust erlitten hat. Wahrscheinlich hättest du gar nicht mehr tun können. Deine Hände waren gebunden. Du hattest es zu tun mit einer ganz schweren seelischen Erkrankung. Da hilft dann manchmal Zuwendung alleine nicht aus. Ich habe mich damals zu wenig mit diesem Thema auseinandergesetzt. Das war das Schlimme daran. Ich konnte das nicht nachvollziehen. Ja, aber du hattest natürlich, was man auch verstehen kann, du hattest Vertrauen in die Ärzte, dass sie ihn entlassen haben. Natürlich. Ja. Und das ist ja auch erstmal okay, dass man dieses Vertrauen hat. Du warst da ja wahrscheinlich auch völlig überfordert mit der Situation. Du hast dich dennoch jeden Tag mit ihm beschäftigt. Ich glaube ja, Andrea, dass es so schwere seelisch-psychische Krankheitsverläufe gibt, wo niemand die Entwicklung stoppen kann. Wahrscheinlich war dein Bruder durch so viele Jahre schon so seelisch am Boden und so schwer krank, dass du ihm sowieso nie hättest helfen mehr können. Vielleicht eine dauerhafte Einweisung in eine, oder eine sehr lange Einweisung in eine Klinik, vielleicht. Aber er hat doch eine Betreuerin gehabt, die hätte sich doch drum kümmern müssen. Mhm. Ja, dann könnte man vielleicht, wenn, eher da die Schuld sehen, aber nicht bei dir. Ich sehe die Schuld aber bei mir, weil ich nicht genug getan habe. Nur ist das und als dann noch mein Vater verstorben ist, ein halbes Jahr später, da habe ich gedacht, jetzt ist die Welt ganz kaputt. Mhm. Verstehe ich. Das ist natürlich katastrophal, was da passiert ist. Hast du heute eine Beziehung? Nein. Du bist alleine? Ja. Mit wem sprichst du über diese schweren Probleme? Ich habe jetzt selbst einen Betreuer, weil ich versucht habe, mir das Leben zu nehmen. Mhm. Bist du denn auch in einer psychologischen Betreuung oder einer Therapie zum Beispiel? Ich soll eine machen, aber ich bin abgehauen. Weil das Paradoxe an der ganzen Sache ist, dass ich in ein Zimmer kam in der Klinik zu einer Frau, die auch paranoide Schizophrenie hatte und wo das alles wieder hochkam und ich gedacht habe, die wollen mich verarschen. Vielleicht musst du ja auch gar nicht, den Ausdruck. Vielleicht musst du ja auch gar nicht in eine Klinik, sondern kannst das ambulant machen. Andrea, das Ganze ist 2 Jahre her. Nach 2 Jahren bist du noch so angeschlagen und so fertig mit den Nerven und mit der Psyche. Ich rate dir ganz, ganz dringend, zu einem Psychologen zu gehen, eine Therapie zu machen. Du musst vielleicht gar nicht in eine Klinik, wie gesagt. ich glaube, dass du es nicht alleine schaffst. Du bist in so einem Kreislauf der Schuld und schaffst es nicht, da rauszubrechen. Aber keiner sieht es ein. Die reden immer nur und reden und ich glaube, die nehmen mich gar nicht ernst in meiner Sache. Doch. Wir nehmen dich hier sehr ernst im Moment, meine Psychologin gleich auch, und es gibt auch genügend Ärzte und Psychologen, die dich auch ernst nehmen. Ich möchte, dass du jetzt mit meiner Psychologin weitersprichst. Das ist heute Nacht Sabine. Und Sabine wird dir erklären, was du tun könntest und solltest. Okay. Und ich sag's nochmal so von meiner Erfahrung her auch, dass ich das sehr gut fände, wenn du's dann auch angehst, damit du einen guten professionellen Halt bekommst. Lieber Andrea, da bitte ich dich jetzt aufzulegen und die Sabine ruft dich gleich zurück, ja? Gut. Danke. Alles Liebe, alles Gute, viel Kraft und wir melden uns gleich. Danke. Tschüss. 1:31 Uhr haben wir und ich bin verbunden mit Thomas. Thomas ist 52. Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, Domian. Hallo Thomas, um was geht's bei dir? Ja, ich bin wie gesagt 52 und seit ungefähr 45 Jahren trage ich halt mit mir gewisse Sachen, schleppe ich mit mir rum. Und ich komme mit denen einfach nicht zurecht. Du schleppst so viele Jahre etwas mit dir herum? Ja, weiß richtig. Weiß das niemand sonst? Es wissen nur ganz, ganz wenige Menschen, so 2, 3, denen ich mich anvertraut habe. Und 45 Jahre, das heißt, du warst damals 7? Ja, zwischen 5 und 8, 9 Jahren, sowas in dem Dreh rum hat das angefangen. Was war denn da? Also, das Erste, woran ich mich halt so entsinnen kann, ist, dass meine Mutter, wenn ich mal als Kind irgendwas angestellt habe, ich weiß jetzt nicht mehr, was es war, das, was wahrscheinlich jedes andere Kind auch macht, dass meine Mutter als Bestrafung sich totgestellt hat. Totgestellt hat? Ja, also sie hat dann irgendwann, ich weiß es nicht, ich kann mich wirklich nur noch mal so ganz, ganz vage daran erinnern. Sie hat einfach gesagt, okay, jetzt ist die Mutter oder jetzt ist die Mama tot oder so. Hat dann einfach die Luft angehalten. Als Strafe? Ich vermute mal, dass sie mich mit bestrafen wollte. Und sie hat dann die Luft angehalten. Und in dem Alter, da wusste ich halt, war natürlich kindisch, aber ich habe dann nur gesehen, sie atmet nicht mehr, der Bauch bewegt sich nicht mehr. So viel habe ich damals halt schon gewusst. Ja, hab dann natürlich angefangen zu heulen und hab an ihr rumgeschüttelt und hab geschrien. Das hat sie halt mehrfach gemacht. Und hat sie sich dann, um dich noch mehr zu ängstigen, auch hingelegt auf dem Boden? Sie hat das nicht. Also ich weiß nicht, ob sie auf dem Bett mehr gelegen hat. Mal hat sie es auf dem Sessel getan oder auf dem Stuhl, je nachdem. Also daran kann ich mich nicht mehr genau entsinnen, aber... Nun musste sie ja dann irgendwann mal wieder atmen. Wie war das denn dann, als sie... Ja, dann irgendwann, nach einer Minute oder wann, hat sie halt, ist sie wieder aufgewacht oder hat so getan und hat gesagt, und, bist du jetzt lieb? Und ich habe natürlich ja gesagt und, das hat natürlich zur Folge gehabt, dass ich nie Fehler machen wollte. Ich wollte aber immer versucht, keine Fehler zu machen, nichts Schlimmes anzustellen. Nochmal gefragt, das war, ich kenne das auch so früher mit weiß ich, meinem Papa oder mit irgendwelchen anderen, wo man so toter Mann gespielt hat. Das war dann mehr so ein Spaß. Das war hier nicht Spaß bei. Nee, das war ihr Tod ernst. Das war sehr ernst und sie hat es wirklich gemacht, um dich zu strafen und um dir Angst zu machen. Ja, also ich kann es heute nur so interpretieren. Das macht man nicht. Das würde kein normaler Mensch machen. Mhm. Hat das mal dein Vater mitbekommen? Ich habe keinen Vater. Also sprich, mein Vater ist 3 Tage vor der Hochzeit, abgehauen. Ich habe ihn auch nie kennengelernt. Und es gab dann in der Familie nur dich und die Mutter? Richtig. Ja. Wie lange hat sie das gemacht mit dir? Das kann ich nicht genau sagen. Ob das 5 oder 10 Mal gewesen ist, vielleicht 1, 2, 3 Jahre, das weiß ich nicht mehr. Mhm. Aber das war für mich so ein Erlebnis. Das war auch nur ein Erlebnis. Ich habe dann mal später, so mit 8 oder 9 Jahren, ich habe also Taschengeld bekommen, 5 D-Mark damals. Ich habe das ganze Jahr gespart, um meiner Mutter Heiligabend ein Kaffeeservice zu schenken. um ihr eine Freude zu machen. Mhm. Und ja, meine Mutter hatte es nicht geschafft, ihrem eigenen Sohn auch ein Geschenk zu machen, sondern sie hatte mir einen Briefumschlag in die Hand gedrückt. Da war irgendwie sowas Gutscheinmäßiges drin, dass ich mir also irgendwann mal ein paar Tage später etwas kaufen sollte. Wie, die hat dir nie zu Weihnachten was geschenkt? Doch, sonst immer. Nur aber an diesem, wo du das tolle Geschenk für sie hattest, hat sie sich dann wenigstens über dein Geschenk gefreut? Ja, auf eine ganz besondere Art und Weise. Also sie hat mir also zuerst diesen Brief gegeben oder diesen Gutschein und ich war so enttäuscht. Ich meine, ein 8-9-jähriger Junge, klar, freut sich über Geschenke, Spielzeug, aber nicht über einen Gutschein. Nee. Und ich war so enttäuscht und ja, traurig darüber, dass ich so gesagt habe, naja, du hast es zwar nicht verdient, aber hier hast du mein Geschenk. Mhm. Ich meine, gut, war auch nicht toll gesagt, aber ich war 8 Jahre alt. Mhm. Meine Mutter hat sich dann so bedankt, indem sie gefragt hat, was hast du gerade gesagt? Und ich habe das dann nochmal wiederholt, natürlich etwas abgemildert. Ich habe dann gemerkt, okay, das war vielleicht nicht ganz richtig. Aber ich war halt verletzt und enttäuscht. Ja, und dann ist sie aufgestanden und hat das Geschenk genommen und hat es fallen gelassen. Nein. Das ganze Tassenservie? Ja, das hat einen Schlag getan. Ich werde diesen Knall nie vergessen. Es war alles kaputt, eine Tasse, eine Unterteller war noch ganz und das am heiligen Abend unter Weihnachtsbaum. Richtig. Ich habe da gesessen, in mir ist eine Welt zusammengebrochen. Ich habe das, wie gesagt, es ist heute noch, ich denke jeden Tag daran. Gab es noch so irgendetwas? Du hast mir ja schon 2 schlimme Sachen erzählt von der Mutter. Meiner Mutter, ich muss dazu sagen, ich bin... Meine Mutter war, wie gesagt, alleine und in den 60er Jahren war es vielleicht nicht einfach, ein uneheliches Kind zu erziehen. Das stimmt, ja. Wir haben also wir hatten in so einem Haus gewohnt, das war von irgendeiner Verwandten von ihr, die eine Wäscherei hatten. Die haben mich halt so in den ersten paar Jahren so betreut, haben dafür auf mich aufgepasst. Der Mann war aber Alkoholiker. Ich habe also von frühester Kindheit dann also sehr schlechte Erfahrungen mit Alkohol gemacht. Gott sei Dank habe ich keinen getrunken, aber ich habe halt die Exzesse mitgekriegt, wie er war. Und wenn meine Mutter jetzt mal Alkohol getrunken hat, also ganz normal, dann war das für mich absolut grausam. Ich habe meine Mutter dafür gehasst. Hat deine Mutter dich ja noch geschlagen? Ich würde sagen, nicht mehr wie wahrscheinlich, ja. Die meisten so in der Zeit genau, noch ganz normal Schläge halt, bekommen haben. Hab ich halt mal, bin ich mal verprügelt worden oder so. Du beschreibst deine Mutter als, wenn ich das so höre, als eine herzlose Frau. War sie so herzlos dir gegenüber immer? Nein. Also ich denke mal, sie war vielleicht einfach, ich versuche heute Entschuldigung dafür zu finden, dass ich denke, sie war einfach vielleicht auch überfordert und hat einfach manchmal einfach dieses Maß dermaßen überschritten, dass sie gar nicht wusste, was sie da eigentlich tut. Also ich. Hast du denn auch die eine oder andere schöne Erinnerung an sie? War sie nett und herzlich und zärtlich zu dir? Ja, ich habe sicherlich auch schöne Erinnerungen an sie. Aber das ist eben nicht, das ist eigentlich die schönen, sag ich mal, das hat vielleicht jedes Kind auch. Jedes Kind hat irgendwo auch mal schlechte Erinnerungen. Aber diese schlechten Erinnerungen, die plagen mich seit über 45 Jahren. Das ist ja schon Wahnsinn, dass das so lange anhält. Das heißt, das zeigt mir, dass das nicht mal so ein paar kleine schlimme Vorfälle waren, sondern dass das eine tiefe Prägung hinterlassen hat. Es hat aus mir dieses Nicht-Fehler-Machen hat aus mir einen, ja, sag ich mal, so zumindest beschreiben mich andere Menschen, die mich kennen, einen sehr geradlinigen, perfekten Menschen gemacht. Ich habe immer versucht, perfekt zu sein, 1000-prozentig. Auch durch die Bundeswehr, da bin ich 1,5 Jahre auf Perfektionismus gedrillt worden. Was machst du denn beruflich? Ich bin Grafik- und Fotodesigner. Ja. Und Tauchlehrer noch nebenbei. Lebt deine Mutter noch? Die lebt noch, ja. Wie ist dein Verhältnis heute zu der Mutter? Das Verhältnis ist eigentlich im Laufe von den letzten 20 Jahren immer schlechter geworden. Und seitdem sie seit 10 Jahren in Rente ist, trinkt sie auch sehr viel, weil sie einfach, ja, sie hat nur ihre Arbeit gehabt, mich gehabt. Und als ich dann mit 20 ausgezogen bin, ja, ich war ihr ein und alles auf der einen Seite und sie hat irgendwie nicht loslassen können. Und in diese Beziehung hat sie sich immer eingemischt, und also in deine Beziehung, die du hattest. Richtig, ja. Also sie hat immer mich halten wollen und hat dadurch das Verhältnis immer schlechter gemacht. Und für sie, aus ihrer Sicht, hätten wir eine super tolle Beziehung gehabt, was aber gar nicht so gewesen ist. Und du hast also auch nie mit ihr über diese schlimmen Sachen mal offen reden können, später als du erwachsen warst. Richtig, ich konnte nicht. Und wenn ich so sehe, wie sie sich in den letzten 10 Jahren gehen lässt, was sie früher nie getan hätte, ich bin so enttäuscht darüber. Und wenn ich mal zu ihr was sage, wie, dass sie einfach ein bisschen mehr auf ihre Äußerlichkeiten achten sollte oder irgendwas anderes, da blockt sie sofort ab und macht zu und regt sich auf, zumindest sagt sie das. Wie oft siehst du sie denn? Ich sehe sie einmal im Monat. Dann helfe ich ihr einkaufen und... Wohnt ihr in einem Ort? Ja. Ja. Warum hast du sie nicht schon vor, sagen wir mal, 20 Jahren oder 30 Jahren angesprochen auf das Schlimme? Da war das mir noch nicht so bewusst gewesen. Ja. Ich habe einen Freund, der ist Mediator und der hat mich mal so gefragt, warum ich so bin, wie ich bin. Und ich habe das so auf meine Bundeswehrzeit zurückgeschoben. Und er hat dann mal so ein bisschen nachgeforscht und mal nachgehakt. Und dann hat er mich erst vor ein paar Monaten mal drauf gebracht, dass das eben viel, viel, viel tiefer steckt. Mhm. Hast du eigentlich eine Ahnung, oder anders gefragt, hat deine Mutter dir über deinen Vater Dinge erzählt? Wenig. Also ich weiß, wie er heißt. Ich weiß auch, also mein Vater ist Amerikaner und der war damals bei der CIA. Und meine Mutter ist aus Polen vertrieben, ist die halt rüber in den Westen. Mhm. Ihre Verwandten sind in der DDR geblieben damals. Wollte sie dich denn überhaupt? Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich war mit Sicherheit kein Wunschkind, sondern eher vielleicht aus Versehen ist es passiert. Mhm. Und gut, 60er Jahre, eine Frau, die Verwandtschaft im Osten hat und er bei der CIA. Ja, schwierig, also extrem schwierig. Er war, denke ich mal, 23 sowas, er hat kalte Füße gekriegt. Wenn ich das so plagt und im Alter von 52 Jahren du noch so das alles so präsent im Kopf hast, dann sagt das ja auf jeden Fall aus, dass es so gravierend ist, dass du da was unternehmen musst, finde ich. Ich hatte mit meinem Freund mal drüber gesprochen. Ich sagte, was kann ich machen? Und er sagte, ja, red mit ihr. So, und das Reden, das kann man einfach vergessen. Sie blockt einfach ab. Mhm. Ich wünschte wirklich, ich könnte sie irgendwo festschneiden, dass sie mir einfach mal zuhören müsste. Ja. Aber das tut sie nicht. Sie würde mich wahrscheinlich rausschmeißen oder sagen, ich will das nicht, würde sich die Ohren zuhalten. Dann lass es doch mal eskalieren, dann lass sie dich doch mal rausschmeißen. Sie soll sich noch nicht mal entschuldigen. Ich will noch nicht mal eine Entschuldigung von ihr. Ich will nur, dass sie mir mal zuhört, dass sie einfach weiß, wie es in mir aussieht. Dann schreib ihr doch einfach mal einen Brief. Den wird die schon lesen, da bin ich sicher. Tja. Also wenn das Bedürfnis bei dir so groß ist, dass du sie einfach nur mal auf den Tisch legen willst, ohne dass du wirst gar nichts hören von ihr. Das sage ich jetzt einfach mal so. Ich weiß aber nicht, ob das reicht. Ob das reicht, das weiß ich. Damit ich das sagen kann, okay, Schalter umgelegt und ich bin das Problem los. Weiß ich auch nicht. Vielleicht wird langfristig auch dann nur eine psychologische Beratung oder eine Therapie für dich vielleicht in Frage kommen, um damit umzugehen zu lernen. Würdest du die Einschätzung meiner Psychologin mal gerne hören, was ja, die gerne, dazu sagt? Ja, das ist ja auch mein Anliegen, warum ich angerufen habe. Genau, also ich würde an deiner Stelle schon doch das forcieren, dass sie es mal zu Ohren kriegt. Wenn sie es nicht zu Ohren kriegt und du sagst, die schmeißt dich raus. Okay, das wäre nicht für mich das Schlimmste. Nee, forcierst du mal einfach. Ich glaube, du bist auch noch ein bisschen zu vorsichtig und zu ängstlich. Ja, ich versuche vieles Verhalten von ihr zu entschuldigen. Ja, da dich das alles so ärgert, wisch das mal alles zur Seite. Wenn du den Zorn auf sie hast, und der ist auch berechtigt, nach dem, was du mir erzählt hast, konfrontiere sie damit. Wenn sie es nicht aushält, schreib ihr nochmal einen Brief. Und dann musst du mal für dich weitersehen, ob das für dich wiederum ausreicht. Wir werden dich jetzt mal zurückrufen, Thomas. Okay, danke schön. Alles Weitere dann noch von unserer Fachfrau im Hintergrund. Okay, gut, dann linke ich jetzt einfach auf. Genau, und wartest auf ihren Anruf. Gut, danke schön. Alles Gute von Herzen. Ja, danke. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50, unser Thema morgen. Sage ich euch nochmal, das Thema morgen heißt Schockerlebnis bei der Arbeit. Ich möchte ja mit Leuten reden, die schon mal einen Arbeitsunfall hatten, vielleicht einen schweren Arbeitsunfall oder die während der Ausübung ihres Jobs etwas Dramatisches erlebt haben oder denen man vielleicht während sie gearbeitet haben etwas Dramatisches oder völlig Schlimmes mitgeteilt haben. Also, Schockerlebnisse bei der Arbeit, das ist das Thema morgen. Wenn ihr euch gerne daran beteiligen wollt, dann mailt uns domian@rde oder meldet euch ab 0 Uhr morgen unter unserer Telefonnummer. Halil ist hier. Halil ist 22. Hallo, Halil. Morgen. Hallo, Halil. Guten Morgen, Domian. Schön, dass du da bist. Ja, moin. mein Thema ist, ich werde Deutscher. Du wirst Deutscher? Ich werde Deutscher. Ich bin noch Türke. Ja. Und wahrscheinlich ab nächste Woche gar nicht mehr. Das ist ja spektakulär. Aber kann man nicht beide Staatsbürgerschaften haben? Nee, geht nicht, ne? Das war eine andere Generation, das darf man nicht mehr. Das darf man nicht mehr. Du hast jetzt du hast entschieden, ich will jetzt Deutscher werden. Ich will jetzt Deutscher werden, hatte ich lange schon mal vor. Und jetzt bin ich schon seit 4, 5, 6 Monaten dabei. Ja. Und nächste Woche kriege ich meine Einbürgerungsurkunde. Wie? Erklär uns das mal. Wie wird man Deutscher? Wie wird man Deutscher? Also erstmal bist du nicht Deutscher. Ja, genau. Und danach gehst du hier in Berlin zum Bezirksbürgeramt. Ja. Und dann musst du zur Staatsangehörigkeitsbehörde. Ach so. Und es gibt es gibt eine Staatsangehörigkeitsbehörde. Ja, Amtsbehörde, ja. Mhm. Ja, okay. Ja. Genau. Und dann muss man erstmal ein Beratungsgespräch haben, bevor man das Formular in die Hand gedrückt bekommen kann. Mhm. Und dann muss man halt in so einem Formular sein ganzes Leben offenlegen. Mhm. Wann man geboren ist, ganze alte Meldebestätigungen mit reinnehmen und zeigen, dass man sesshaft war. Und wichtig ist, man muss mindestens einen Hauptschulabschluss haben, sonst muss man einen Deutschtest machen. Ah. Achso, ach wie praktisch. Das heißt, wenn man einen Hauptschulabschluss hat, muss man keinen Deutschtest machen. Richtig. Wobei das manchmal, glaube ich, auch nötig wäre, oder? Ja, glaube ich auch. Aber bei dir habe ich da keine Bedenken. Du sprichst ja perfekt. Nee, ich habe eine Ausbildung, habe auch Abitur und studiere Chemie. Also, okay, Respekt, genau. Respekt. Vor Chemiestudenten habe ich höchsten Respekt. Das ist ein sehr schwieriges und kompliziertes Studium. Und das Wichtigste ist auch, man muss 255 Euro blättern. Ja. Also, ja, Hauptschulabschluss konntest du locker mit dienen. 250 Euro und dann geht das durch die Instanzen oder muss man noch irgendwie... Und dann musst du die ganzen Belege mit reintun und dann wird das erstmal... Die ganzen Belege wird bei den sondern bei den ganzen Ämtern, wo man geboren ist, ob man die Stadt gewählt hat, alles wird überprüft bis zum letzten Pfennig-Datum und so weiter. Eine Riesenarie. Ja, und dann bekommt man eine Einbürgerungszusicherung. Ah. Und diese Zusicherung, die ist 3 Jahre gültig oder weiß ich nicht genau. Ja. Und dann muss man innerhalb der 3 Monaten der Sachbearbeiterin berichten, was man mit dieser Zusicherung unternommen hat. Sprich, man muss zu seinem eigenen Konsulat gehen, in meinem Fall zum türkischen Konsulat. Ja. Und man muss sagen, pass mal auf, ich beantrage jetzt meine Ausbürgerung. Ach so, hast du gerade 3 Jahre oder 3 Monate gesagt? Nee, die Zusicherung, diese ist ein paar Jahre gültig. Achso, und ich vermute mal auch, dass man in dieser Zeit keine goldenen Löffel klauen darf. Man muss sauber wirklich Protokoll schreiben, wie man vorgegangen ist und so weiter. Und dann, wann? Und dann gehst du zu einem Heimatkonsulat und beantragt die Ausbürgerung. Ja. Und dann kann das natürlich dauern. Und in meinem Fall, ich hatte Riesenglück, das hat keine 3 Monate gedauert. Und danach bekommst du eine Ausbürgerungserlaubnis. Von deinem Land? Von den Türken, genau. Von den Türken, genau. Genau. Und diese muss man vereidigt übersetzen lassen. Du lieber Himmel, ist das kompliziert? Ey, Jürgen, ich bin durch, Mann. Ich bekomme nicht so die Urkunde. Ich merke schon, du freust dich da richtig drüber. Ich freue mich sehr darüber, Du bist, ich bin davon ausgegangen, du bist in Deutschland geboren. Ja. Ja. Warum ist es für dich ist so wichtig, dass du sagst, ich will auch Deutscher sein? Ich hatte mal letztens einen Urlaub, ich hatte 2 Urlaube und da, als ich beim Flughafen war und danach wollte mir die Frau am Counter kein Ticket rausgeben und meinte, Herr Halil, pass mal auf, ich muss erstmal überprüfen, Ich habe mit der Einbürgerungszusicherung nochmal einen Reiseausweis für Ausländer bekommen, weil mein türkischer Pass ungültig war. Ich verstehe. Und das war ein bisschen speziell. Das heißt, das hat dich genervt, so behandelt zu werden? Genau. Was findest du gut am Deutschsein? Ich finde gut am Deutschsein, weil man den Mut hat, in so einem riesen tollen Land, was so viele Sachen ermöglicht, mitzuwirken zu dürfen. Mhm. Das ist natürlich toll zu hören. Das ist ja auch sehr engagiert. Und ich finde, es ist auch viel zu wenig in diesem Land, dass man sagt, ich bin stolz auf mein Land, ohne irgendwelche Vorurteile zu kriegen oder so. Ja, man wird ja schon schief angeguckt, wenn man sagt, ich bin stolz auf meine Heimat in Deutschland. Obwohl, das ändert sich so ein bisschen. Vor 15, 20 Jahren, das weiß ich noch, da wurde man gesteinigt, da war man Nazi, wenn man das sagte. Heute kann man das eher sagen. Wie geht denn deine Familie? Die Türken sagen das auch. Ja, die Türken sind ja super stolz auf ihr Land. Ich meine, die Türken sagen auch, ich bin stolz auf mein Land. Warum sollen das nicht die anderen Länder? Absolut, sehe ich genauso. Was sagt denn deine Familie dazu, dass du so... Meine Familie akzeptiert das. Ja, die sagen nicht, ja, du bist Vaterlandsverräter oder so. Ach nee, solange man nicht gegen Atatürk verstoßt oder gegen Erdogan oder so. Der große Held, ne? Atatürk. Ja. Ich meine, seit Erdogan ist ja ein bisschen zwei Fronten so. Verstehe. Sprichst du denn noch deine Sprache ist gut, also die Sprache deiner Familie? Tamam, natürlich. Du bist ja eigentlich ein Vorzeigeobjekt, wärst du so für die deutsche Gesellschaft. Jemand, der sich identifiziert mit dem Land, der sich integriert. Ja, so ein Zeichen möchte ich auch setzen. Finde ich wirklich ganz toll, weil man kriegt natürlich auch ganz viele andere Beispiele mit, die abschreckend sind. Und so jemanden wie du finde ich sensationell. Wie findest du denn solche Thesen, wie wir sie von Herrn Sarrazin gehört haben? Damit hast du dich bestimmt auch beschäftigt. Ja, ich finde, man soll sich damit auseinandersetzen, denn wenn man sagt, okay, Sarrazin ist jetzt dumm oder keine Ahnung oder sowas, dann hat man wirklich keine Ahnung. Mhm. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber er hat diese Meinung, aber ich liebe und vertraue einfach der Demokratie und bis jetzt ist nichts Böses passiert mir und ich habe auch keine Scheiße gebaut. Also, vor allen Dingen, ich bin kurz gehört, Meinung gebildet, okay, mehr nicht. Ich bin auch sicher, dass Herr Sarrazin dich natürlich auch in den Himmel bejubeln würde, was du da so machst. Jetzt studierst du, in welchem Semester studierst du? Ich bin jetzt im sechsten Semester. Im sechsten Semester schon? Mensch, bist du fleißig mit 22 Jahren im sechsten Semester Chemie. Ja. Wohin soll's gehen? Also was ist dein Wunsch? Wo möchtest du mal arbeiten? Also ein Riesentraum wäre irgendwie in die Genetik zu gehen, um Erbkrankheiten zu heilen. Ja. Ja. Toll. Aber zurzeit habe ich mir kleinere Ziele vorgenommen, regelmäßig in die Vorlesung zu gehen. Ja, Halil, das finde ich alles sehr toll. Freue mich, dass du angerufen hast. Das finde ich wirklich sehr wichtig, auch, dass du angerufen hast. Dass wir eben diese Jungs und Mädels auch in der Öffentlichkeit hören, wie du einer bist. Und da gibt es wahrscheinlich auch eine ganze Menge, die leider irgendwie so ein bisschen im Hintergrund stehen. Und die anderen, die irgendwie eher das Ganze sperrig darstellen, die sind im Vordergrund. Ja, ich meine, die Möglichkeit gibt's, genauso die Möglichkeit, BAföG zu erhalten. Also von daher... Ja. Es gibt solche Dritte. Deutschland ist super. Keine Frage. Es ist auch kein Wenn und Aber. Ja. Also, ich gratuliere dir zur baldigen deutschen Staatsbürgerschaft. Ja, danke schön. Und danke auch, dass ich die Möglichkeit kriege, das so öffentlich zu machen. Sehr gerne. Alles Gute wünsche ich dir und viel Erfolg bei deinem tollen Studium. Ja, danke. Gute Nacht dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Halil aus. Ich habe gar nicht gefragt, woher er kam. Kam er aus Berlin? Nee, ich glaube nicht. So, wen haben wir hier? Hier ist Barbara. Barbara ist 70. Guten Morgen, Barbara. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, Barbara. Über was reden wir beide? Sagen wir mal, der Ausgangspunkt ist eigentlich meine Blindheit. Du bist blind. Wie lange schon? Blind bin ich seit 40 Jahren. Ich habe bis zum 30. Lebensjahr noch gesehen, nicht voll. Ich bin von Geburt an hatte ich eine Augenkrankheit. Aber du kannst dir die Welt vorstellen. Ja, absolut. Mhm. Absolut. Du weißt, was Farben sind, was Berge sind und so. Ganz besonders Farben. Das ist so meine Stärke. Mhm. Die natürlich neu hinzugekommene Farben, wie zum Beispiel Pink oder Terrakotta oder so, Das kann ich mir weniger vorstellen. Ach, das ist ja interessant. Das sind eher so... Das sind die Farben, die nach... Ja, nach naja. Der Blindheit gekommen sind. Pink ist natürlich so eine rosa ja, Art, ne? Genau, ich mag die Farbe, ich liebe sie, weil alles versteht mir und so weiter. Ich habe schon eine Vorstellung. So, dann im Alter von 30 Jahren ist deine Augenkrankheit so schlimm geworden, dass sie zum Erblinden führt. Nein, ich bin über Nacht erblindet. Du bist über Nacht erblindet? Ja. Aber aufgrund dieser schon vorhandenen Erkrankung? Nein. Gar nicht. Ich war in der zweiten Ausbildungszeit und bewohnte ein möbliertes Zimmer zu der Zeit und bin dann über Nacht, ich bin morgens wach geworden und ich hatte wohl Kopfschmerzen, das muss ich sagen, ja. Und habe dann so langsam meine Augen abgetastet und festgestellt, oh, die sind dick und da ist es heiß. Und dann bin ich sofort zu dem Vermieter nach oben und die sind dann auch mit mir gegangen ins Krankenhaus und da. Ja, Moment. Warst du da, als du aus dem Bett aufgestanden bist, schon blind? Ich konnte nichts, ja. Also wie bist du dann zum Vermieter hochgekommen? Ja, ich kannte den Weg sehr gut. Also, du bist über Nacht wirklich erblindet. Du wachst morgens auf, das ist ja der absolute Horror. Du wachst morgens auf und bist blind. Morgens, es scheint die Sonne. Der Wetterbericht hatte das gesagt und ich spürte das auch. Aber du hast keine Sonne gesehen? Nee. Was war denn da in deinem Kopf mit deinen Augen passiert? Ich hatte eine massive Bindehautentzündung. Und ich bin ein Jahr vorher an meiner Augenkrankheit operiert worden. Da musste ab und zu das Augenwasser abgelassen werden, weil sonst der Augendruck zu hoch war. Mhm. Und bei dieser OP ist wohl wahrscheinlich nicht alles genügend abgeheilt. Es war jedenfalls noch durchlässig und somit ist von dem Entzündungsherd was wohl ins Innere. Und da konnte man dann nichts mehr retten, da war nichts mehr zu machen. Nee, man hat zwar mit sehr guten Medikamenten und einer sehr guten Infusion nochmal versucht, aber das war es nicht. Und ich steckte in der zweiten Ausbildungszeit, das hieß, ich bin dann nach ein paar Tagen aus dem Krankenhaus nach Hause erstmal zu meinen Eltern, wohnen auf einem Bauernhof, wohnten und da konnte ich mich so mitten im Grünen und es war herrlicher Sommer zu der Zeit, ein bisschen erholen, bin dann aber in meine Ausbildung zurück. Was hast du denn gelernt damals? Ich habe damals Schreibkraft gelernt, obwohl ich Telefonistin war. Aber du konntest doch dann nicht weiter schreiben, wenn du blind warst. Doch, ich konnte Blindenschrift schreiben. Ach so, das hast du alles gelernt dann schnell. Blindenschrift schreiben und lesen, ja. Ist der Grund? War ja auch der ganz kurze Einwurf mal. Dankeschön, dass du das Buch aufgesprochen hast. Ja. Das erste. Das zweite leider nicht. Ich habe es aber bekommen. Ich habe mir es auflesen lassen. Ach, das ist ja toll. Das freut mich sehr. Barbara, war das der Grund auch deines Anrufes, uns diese Geschichte zu erzählen? Nee. Ich habe dann später, ungefähr 18 Jahre nach meiner Blindheit, nach dem Fall, habe ich einen Jugendfreund wiedergefunden. Mhm. Wir haben geheiratet. Wir haben hier in der Nähe auf einem wunderschönen Dorf gewohnt, in unserem wunderschönen Haus. Vor 4 Jahren ist mein Mann verstorben. Und für mich gab es jetzt eine Entscheidung. Ich bin eine kleine Bangebüchse. Von daher wollte ich auch nicht so gerne alleine im Haus bleiben. Mhm. Und die Entscheidung fiel dann, dann muss ich mir wohl irgendwo eine kleinere Wohnung besorgen. Und in der wohnst du jetzt? Da wohne ich jetzt. Und war das eine gute Entscheidung? Nee, ganz und gar nicht. Ach. Heimweg zum Haus, dieses plötzliche alleine gelassen worden da zu sein, da komme ich nicht mehr zurecht. Ja, und das kann ich mir vorstellen, wie lange habt ihr in dem Haus gewohnt? 17 Jahre. Hm? Das war dein Zuhause, das war deine Heimat. Aber absolut. Alles war dir vertraut. Ja. Und jetzt in eine fremde Wohnung als blinder Mensch, in eine kleine Wohnung, in fremde Umgebung, ist natürlich Wahnsinn. Besteht denn die rein theoretische Möglichkeit, eventuell wieder zurückzugehen in das Haus? Nee, das möchte ich auch nicht. Mhm. Nee, das möchte ich nicht. Ich denke schon, dass ich hier irgendwann mal mich festigen kann, aber das Allerschlimmste ist das Alleinsein, weißt du? Ja, glaube ich. Einsamkeit, die frisst mich manchmal richtig auf. Ja, ja. Und ich bin zwar noch im Blindenwesen tätig, ich mache noch Beratung und Betreuung und da sehe ich auch eine große Aufgabe drin, die mich stundenweise schon aus allem sehr rausholt. Barbara, ich mache jetzt mal gerade hier einen Strich, weil unsere Sendung gleich vorbei ist. Ich möchte dich aber nicht einfach so abservieren, sondern bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Ja. Ja? Gerne. Alles Gute, bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Bis schön. Ja. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik. Julia Jochum. Morgen heißt unser Thema Schockerlebnisse bei der Arbeit. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Ciao.